Dialoge Seite 200, Montesquieu. Sehen wir, was du nun mit der Geistlichkeit machen wirst. Ich kenne nichts Gefährlicheres für deine Herrschaft als diese Macht. Vergiss nicht, dass die christliche Lehre eine Lehre der Freiheit ist.